von der Straße für die Straße. Im Einklang mit der Marke, scheiß auf eure Designer-Trends. TV echte Hooligans. T-Shirt, Hoodie, Joker, passt perfekt bei schwarze Air Max. Wir leben nach dem Kodex, blau-weiß meine Stadt. Ich mach das nur, damit Magdeburg endlich eine Stimme hat. Boxer, Mode, Sprengstoff, fuck your high society. Jetzt kommt die Bad Company, Platz in euer Spiel. Wer ist jetzt noch kredibil? Tätowiert und Boxerschnitt, immer mit bösem Blick. Ihr seid doch unser nicht würdig. Ich bring die Straße mit dieser Marke in die Recken. Kontakt hängen pro Violence im Maritimhotel ab, glaubt mir das, keiner sagt was. Liebe für die Kleidung und Liebe für die Stadt. Hier bin ich aufgewachsen, zwischen den Kleinex, zwischen den Glatzen. Es geht dir nur um eins, Respekt verschaffen. Komm, wir gehen zur dritten Halbzeit, lassen es klatschen. PV for life, das hier bleibt für die Ewigkeit gemeißelt in Stein. Meine Jungs gehen nicht zu Gucci, nein. Sie gehen in den Kampfsportverein, Kai Boxer, Kickboxer. Du willst keinen Stress? Digga, mach dich locker, du wirst von uns geopfert. Diese Stadt hat dich ne in den Fängen des Teufels. Ja, hier macht hier jeder seine Beute. Pro Violence, Bad Company, Pro Original. Ach, Pro Violence, Bad Company, Pro Original. Violence ist der Atem auf den kalten Straßen dieser Stadt. Regieren Hooligans, Bandgangs, die Stadt regiert der Teufel. Wir holen uns hier unsere Beute, neue Kollektion direkt bestellt. ACAB auf dem Shirt, kannst du's lesen? Ich brauch kein Wort, PV spricht das für mich aus. Was ich sehe, wie ich lebe und auch so wie ich fühle. Darkside auf Football, ab aufs Feld, spiel bloß nicht den Held. Guck zu, wie der stärkste Mann fällt. Es scheppert wie ein Amboss auf deinen Kopf, wenn einer zuhaut. Ich trag Pro Original. Ach, wie eine zweite Haut und meine Schuhe werden passend zum Outfit gekauft. Das hier ist euer Albtraum. Die Straße hat zu lange nur zugeschaut. Wir bauen uns auf. Bald geht keiner mehr ohne PV raus. Deutschland weit vernetzt, du willst keinen Stress. Wenn die Karawane anrückt, werdet ihr von der Bad Company zerpflückt. Das ist die Kehrseite eurer Medaille. Keine Verräter in unserem Kreis. Nein, wir bleiben allein, Jungs wie ich. Bleibe mit ihrem Gleichen unter sich. Das hier ist die skrupellose Unterschicht. Fick auf dein Rampenlicht. Nein, wir tanzen nicht. Wir sind zu echt für den Rest und zu hart für den Staat. Pro Violence, Bad Company, Pro Original. Ah, Pro Violence, Bad Company, Pro Original. Vous écoutez une production Rikilux. Pro Violence. Das ist die Bad Company. Pro Original Gangster, wir übernehmen das Spiel. Pro Violence, das ist die Bad Company. Pro Original Gangster, wir übernehmen das Spiel. Pro Violence, das ist die Bad Company. Pro Original Gangster, wir übernehmen das Spiel. Pro Violence, das ist die Bad Company. Pro Original Gangster, wir übernehmen jetzt euer Spiel.